Meine Damen und Herren, es ist wieder einmal Krimi-Zeit. Aber das wissen Sie ja. Was Sie nicht wissen können, ist, dass ich Sie mit einem besonderen Krimi bekannt machen möchte. Das Besondere daran ist, dass es sich im vorliegenden Falle um eine der ersten deutschen Kriminalgeschichten handelt. Mord in Riga. Erschienen 1855 in der Bibliothek deutscher Originalromane der beliebtesten Schriftsteller. Niedergeschrieben von Karl von Holtei. Am 24. Januar 1798 wurde Holtei als Sohn eines Husarenoffiziers in Breslau geboren. Seine Familie war entsetzt, als er später zum Theater ging. Als Schauspieler, Regisseur, Vorleser, wie man damals sagte, Theaterdichter und Herausgeber verschiedener Zeitschriften, führte er ein unstetes Wanderleben. So kam Holtei auch nach Riga, wo er von 1837 bis 1839 das Theater leitete. Daher auch seine genauen Kenntnisse des dortigen Lokalkolorits. Sie werden also zu der Kriminalgeschichte auch noch einige Informationen über das Leben im zaristischen Baltikum erfahren. Mir wurde die Rolle des Chronisten übertragen und wenn Sie gestatten, begleite ich Sie durch die Handlung. Also zurück in das Jahr 1855. Mietau, die Hauptstadt vom Kurland. Eine schwere Reisekutsche hält vor dem ersten Hotel am Platze. Ehe noch der auf dem Hintern Dienstbotensitz schwebende Bursche oder gar die neben ihm in Schachteln und Bündel eingezwängte Kammerjungfrau sich erheben konnten, ist der Herr des Hauses selbst zur Stelle, um den Kutschenschlag zu öffnen. Ältester Singbald, willkommen in Mittau. Mein lieber Freund, sehr in eigener Person, das lobe ich mir. Meine gütige Madame Singbald, ich empfehle mich. Und Sie helfen Sie mir aus diesem vermaledeiten Kasten. Glücklich wieder heimgekehrt von der Badekur. Geht es gleich weiter nach Riga oder soll ich die Ehre haben, Sie bei mir zu beherbergen? Ja, es ist wohl schon spät. Wie meinst du, meine Liebe? Bei Nacht zu Hause eintreffen ist auch kein Vergnügen. Madame. Danke, lieber Zier. Und Nacht wird es bis Sie nach Riga kommen, späte Nacht. Wie ungern ich auch so nahe vor der Heimat noch einmal im Gasthaus übernachte. Bitte, Herr Zeher, lassen Sie uns Zimmer anweisen. Simeon, schnallen Sie die Wasch herunter, wir bleiben die Nacht über hier. Sehr wohl, gnädiger Herr. Ich sehe da ein neues Gesicht, Herr Oberältester. Wie konnten Sie sich von Ihrem alten, wohlbekannten Faktotum trennen? Tja, mein alter Josef liegt in böhmischer Erde, lieber Zeher. Ach. Ich habe mich nicht von ihm getrennt, sondern er sich von mir. Es war eigentlich wieder die Abrede, denn er hatte mir versprochen, doch was hilft's, für den Tod wächst kein Kraut. Und ich bin mit meiner neuen Akquisition zufrieden. Der aufmerksame Hauswirt begleitete seine hochgeachteten Gäste selbst in ihre Gemächer. Und nachdem er sich versichert, dass es an nichts fehle, und nachdem Madame Singwald den Wunsch ausgesprochen, eine recht gründliche Wasserbelustigung, welche die exzessiv waschsüchtige Frau seit Berlin hatte entbehren müssen, in ungestörter Abgeschlossenheit an sich vorzunehmen, machte Herr Zeher seinem gütigen Herrn Oberältesten den Vorschlag, den Abend im Garten der Mendemschen Villa zuzubringen, wo Konzert, Beleuchtung und feine Gesellschaft zu finden waren. Singwald ließ sich das nicht zweimal sagen. Freute er sich doch, seine lieben Freunde, den Prokurator von Kurland, Herrn von Klein, den Postmeister Herrn von Jung und den Komponisten Herrn von Zuccalmaglio nach dreimonatiger Abwesenheit wieder zu begrüßen. Wollten Sie nicht gar über September ausbleiben? Freilich wollte ich, Herr von Zuccalmaglio. Ja, doch, Sie wissen ja, mag es noch so schön sein draußen in der Welt, es ist doch nicht zu Hause. Wir wohnten in Berlin unter den Linden im schönsten Hotel. Wir waren bedient, wie unsere Majestäten es nur sein können. Doch bei allem fehlte mir etwas. Ich wusste nicht, was. Wie ich aber mit meiner Frau darüber zu Rate ging, entdeckten wir eines dem anderen unsere fabelhafte Sehnsucht nach den engen, krummen, finsteren Gassen der geliebten nordischen Vaterstadt. Ein Echt Rigaisch Kind. Tut Gott alltäglich loben, dass er das Baltsche Meer so nah zur Stadt geschoben. Ja. Ich begreife vollkommen die Anhänglichkeit des Rigaischen Kaufherrn für seine Stadt. Trägt sie doch dieses heimatliche Gefühl auf die meisten über, die aus fremden Landen dorthin übersiedeln. Auf Bremer, Lübecker, Dänen, Schweden, Franzosen und Engländer. Und wenn man noch, wie Sie, Herr Singwald, sein Haus zum Sammelplatz liebenswürdigster Geselligkeit im vollsten Sinne des Wortes schuf, dem verdenkt es niemand, dass es ihm nirgends, auch unter den Berlinern hinten, nicht so gut gefällt wie in diesem seinem Hause. Sie sind sehr freundlich, Herr von Sockerlmalio. Und ich gebe meine Sehnsucht nach der trauten Umgebung unumwunden zu. War die Reise doch beschwerlich. Das lausige Stückchen von Berlin bis Tilsit ist verzweifelt lang. 3x24 Stunden und darüber, auf der Landstraße. Der Teufel soll wissen, warum kein Dampfschiff auf dem Wege von Stettin nach Petersburg in Riga anlegt. Da, wie lange dauert's, haben wir Eisenbahnen. Na, das erleben wir wohl nicht mehr, Herr Siegwald. Ich bin um so viel älter als Sie, bester Freund, aber wie ich noch erleben will, dass wir von Riga nach Taurocken durchgängig Chaussee haben, so sollen Sie erleben, dass von Königsberg bis Berlin Eisenbahn geht. Zwischen Leipzig und Dresden wird's schon. Ach, apropos von Dresden, was macht der herrliche Lipschinski? Was macht die edle Musiker im Allgemeinen? Hier sollten wir uns schleunigst aus diesem Gespräche zurückziehen. Wenn sich der Komponist Florentin von Zuckermaglio und der Herr Oberälteste Singwald in Musik verbeißen, verspricht die Nacht lang zu werden. Seine Exzellenz, der Herr Zivilgouverneur von Kurland, erinnerte sich ähnlicher Situationen und schlug daher vor, mit Rücksicht auf die frühe Abreise des Herrn Oberältesten, die illustre Runde aufzuheben und den rigaischen Gast bis in sein Gasthaus zu begleiten. Paarweise gingen die Herren zur Stadt und lautes Gelächter brach bisweilen schallend aus über die kräftigen Witzworte, welcher der Oberforstmeister von Manteuffel in die Sternennacht losfeuerte. Dort hinunter geht's? Ins Wasser zwischen die Schiffe? Ja, da müssen wir ja ersaufen. Ei, mein guter Simeon. Solche Brücke trägt andere Lasten als unseren Wagen. Da müssten Sie sehen bei Hungerkummer, wenn es von vielen tausend Menschen wimmelt, hin und her und es stürmisch Wetter. Da geht die Brücke wie eine Schaukel und ersauft doch kein Mensch, außer wer ins Wasser fällt, aus Versehen. Ist doch verwunderlich, so eine Brücke, die auf dem Flusse schwimmt wie eine ausgehobene Tür auf dem Teiche. Aber was sagten Sie von Hungerkummer? Was stellt das vor? Hungerkummer heißt unser Volksfest. Ah. Schade, dass wir nicht ein bisschen früher zurückkamen. Da hätten Sie es noch erlebt. Das ist zur Erinnerung an eine große Hungersnot vor vielen, vielen Jahren, wie wir noch sind schwedisch gewesen. Aber das alles sollen Sie doch wissen, Simeon. Sagten Sie nicht in Teplitz zu Herrn Oberältesten, Sie wären aus Petersburg? Bin ich auch, Dorchen. Und waren noch nicht in Riga? Außer jetzt, wo wir ins Tor hineinfahren. Donnerwetter, ist das ein schwarzes Loch. Wie sind Sie denn aber nach Teplitz geraten, wenn Sie nicht durch Riga gereist sind? Sehr einfach, Beste. Von Petersburg nach Kopenhagen zur See. Und von Kopenhagen nach Lübeck ebenso. Von Lübeck nach Hamburg zur Achse und von Hamburg nach Magdeburg auf der Elbe. Das Übrige können Sie sich denken. Da vorne ist unser Haus. Der Isaac steht schon davor. Eine Woche etwa mochte vergangen sein. Der Reisewagen stand, gesäubert und in vollem Glanz, wieder in der Remise. Und Isaac war froh, nach 4-monatiger Entbehrung seine Pferde wohlauf im Stall zu wissen. Der liebe Sonntag stand vor der Türe und Simeon bei seiner wohlbeleibten Freundin, der Köchin, in der Küche, um, ich weiß nicht zum wievielten Male, sich schildern zu lassen, was es im gastfreien Riga mit den sogenannten offenen Tafeln eigentlich für eine Bewandtnis habe. Also, eingeladen wird niemand? Niemand, guter Simeon, außer einmal, zum ersten Mal. Da sagt Herr Oberältester oder Frau Oberälteste, Sonntag um 3 immer willkommen. Und hernach bleib aus oder stell dich ein. Jeder wie er. Aber Lieschen, da weiß ja unser einer nicht, für wie viele gedeckt werden soll. Wissen wir in der Küche, auf wie viel soll gekocht werden? Heute 3, über 8 Tage 30. Reichen muss es immer und reichlich. Der Speisetisch ist zum Einschieben und zum Ausziehen. Wie man's braucht. Tischzeug, Silber liegen im Schrank, Gläser stehen im Buffet, Flaschen sind im Keller und Weißbrot hat der Bäcker nebenan. Guten Morgen. Ah, guten Morgen, Ivan. Kommst gerade recht mit deinem Gemüse. Hab dich lange nicht gesehen und deinen Vater auch nicht. Mein Vater ist weggeschleppt worden. In Ketten. Wer weiß wohin. In Ketten? Was hat er denn verbrochen? Er ist kein Rechtgläubiger, sagen sie. Haben ihn verhört und mich auch. Ich bin nach meiner Mutter, die gehört zur Heiligen Kirche. Der Vater ist ein Raskolnik, haben sie gesagt. Dein Vater ein Abtrünniger? Nie und nimmer. Sie haben ihn geschlagen und auf einen Wagen geworfen mit vielen anderen. Nein. Wenn ich unseren Vorrat an Gemüse verhandelt habe, dann will ich zur Mutter nach Narva. Was du in deinem Korb hast, kannst du hier lassen. Meine Madame wird's schon gutheißen. Gott beschütze sie. Solange du noch hier bist, kannst du gerne wieder vorsprechen, Ivan. Es ist wohl zum Erbarmen, was sie treiben mit ihrer Rechtgläubigkeit. Wie kommt der Bengel aus Narva hierher? Sein Vater ist ein Leibeigener, dem seine Herrschaft erlaubt, zum Sommer in eine Gegend zu ziehen, wo mehr wächst und besser als bei ihnen zu Hause. Zum Winter kehren sie zurück und bringen ein bisschen Geld mit. Davon bekommt der Herr seinen Anteil für den Urlaub. Nun haben sie ihm den Vater genommen. Den sieht er nicht wieder. Der kommt um, wo ihn keine Sonne bescheint. Warum ist der alte Kerl ein solcher Esel, dass er einen besonderen Glauben haben will? Kann er nicht glauben, was ihm befohlen wird? Wer kann denn für seinen Glauben? Der muss ja in mir sein. Den kann ich mir doch nicht befehlen lassen. Wenn uns befohlen würde, wir sollten nicht mehr evangelisch sein. Geht denn das so, dass man sich umändert in seinem Herzen? Bei mir leicht, wenn ich einen Profit davon habe. Was sind Sie doch für ein schlechter Mensch, Simeon? Simeon, gehen Sie zu Muschkin und holen Sie einen Pfund von dem Karawanentee zu 10 Rubel. Und lassen Sie sich von Lieschen beschreiben, wo Muschkin zu finden ist. Ja, Madame. Muschkin, ein kleines, unscheinbares Gewölbe im engen, abgelegenen Seitengässchen bewohnend, handelte nur mit zweierlei Artikeln, deren Vortrefflichkeit allgemein bekannt war und ihm reiche Kundschaft erhielt. Echter astrachanischer, großkörniger Kaviar bildete im Winter den Hauptbestandteil seines Lagers. Feiner, mild duftender, nie aufs Schiff gekommener schwarzer Tee sicherte ihm das ganze Jahr hindurch gute Einnahmen. Außerdem betrieb er, nur nebenbei, ein ziemlich belebtes Geldwechselgeschäftchen im Kleinen, wobei es vielleicht nicht immer ganz ehrlich zuging. Den einzigen Luxus, den sich der durchtriebene, knausrige alte Bartrusse vergönnte, war ein leichter Einspänner und ein dazugehöriges Pferd. An jedem Sonn- und Feiertage, wo der Laden geschlossen blieb, sah man ihn damit spazieren fahren. Immer allein. Er hatte weder Weib noch Kind. Hallo? Hallo, ist jemand da? Nun, ihr werdet euch doch nicht vor einem Kater fürchten. Ein Kater von solch enormer Größe? Er sieht eher einem mäßigen Leoparden gleich. Außerdem ist es so dunkel in diesem Gewölbe, dass man auf 2 Schritt fast keinen Gegenstand mehr zu erkennen vermag. Ich erkenne jeden, der hereinkommt. Außer euch. Ihr seid fremd in der Stadt. Ja, seit einer Woche bin ich hier. Man sieht es an eurer neuen Livree. Und darf man fragen? Ja, ich diene im Hause Singwald und die gnädige Frau... Bei Herrn Oberältesten Singwald? Ja. Junger Mann, ich beglückwünsche euch, Mitglied eines solchen Hauses geworden zu sein. Oh, danke. Die Frau Oberälteste schickt mich um 1 Pfund Karawanentee, den zu 10 Rubel. Ja, den Karawanentee zu 10 Rubel. Wie immer. Fällt dem alten Josef der Dienst allein schon zu schwer? Der Josef ist auf der Rückreise gestorben. Sie mussten ihn in böhmischer Erde begraben. Oh Gott, schenk ihm die ewige Ruhe. Über 30 Jahre hat er dem Hause des Herrn Oberältesten treu gedient. Nu, jetzt muss ich mich wohl an euch gewöhnen, junger Freund. Ja? Wohnt ihr eigentlich ganz allein in diesem dunklen Loch? Wenn ihr meinen mäßigen Leoparden nicht dazu rechnet, ja. Euer Tee. Oh, danke, Väterchen. Hier. 7, 10. Stimmt so. Und dann bieten Sie dem Herrn Oberältesten meinen besten Grüße und eine Empfehlung und innigsten Dank an die gnädige Frau. Ich werde es so ausrichten. Ja. Darf ich bitten auf ein Wort? Meinen Sie mich, mein Herr? Sie sind doch der neue Diener, den der Herr Oberältester in Teplitz angenommen hat. Gewiss bin ich der. Ich soll Ihnen Grüße bestellen aus Tilsit. Tilsit? Da kenne ich keine lebendige Seele. Hab mit niemand dort auf der Durchreise gesprochen, außer mit dem Postillon, der uns bis Lauchzargen fuhr. So, dann ist es doch wohl ein Irrtum. Entschuldigen Sie. Nein, nein, Bester, nicht so rasch. Erst müssen wir versuchen, dem Ding auf den Grund zu kommen. Von wem sind denn die Grüße, die Sie mir bringen? Und wer sind Sie denn? Ich bin der Diligenzenführer von Taurocken nach Riga hin und her. Vor 4 Tagen in Taurocken trat ein Jude zu mir und bat mich, wenn wir in Riga eintreffen, möchte ich Sie aufsuchen und Ihnen bestellen von Herrn Pinkusheim an Selig-Festenberger in Tilsit. Es wäre alles in Ordnung. Und Sie könnten Zylinderuhren beziehen, so viel Sie wollen. Silberne, goldene, Repetieruhren von jeder Sorte. Wirklich? Herr Pinkus Heimann Selig-Festenberger ist außerordentlich gütig. Aber der Teufel soll mich zum Imbiss fressen, wenn ich den Namen jemals gehört habe. Was soll ich denn mit den vielen Zylinderuhren anfangen? Ich bin froh, dass ich eine erschwungen habe. Was Sie damit anfangen sollen? Tja, das kann ich Ihnen nicht sagen, wenn Sie nicht selbst drauf kommen. Ich weiß nur, dass so eine schöne Uhr in Riga 50% mehr wert ist als in Leipzig oder Nürnberg oder Genf. Ich weiß nur, dass gute Geschäfte dabei zu machen sind. Man muss halt seine Anstalten treffen, dass man sie ohne Einfuhrzoll durchbringt an der Grenze. Verdienen mag gerne ein jeder etwas. Ich muss wohl dabei bleiben, Herrn Pinkus kenne ich nicht. Doch vielleicht sind Sie, wie ist Ihr werter Name? Stammbauer, wenn's beliebt. Ja, vielleicht ist Herr Stammbauer in der Lage, mir zu eröffnen, wie eine Bekanntschaft einzuleiten wäre. Nichts leichter als das. Sie schreiben an diese Adresse. Ja. Bestellen Ware nach Belieben und Bedürfnis, je nachdem Sie abzusetzen hoffen, legen das Geld bei und ich nehme dann den Spediteur nach Taurocken mit. Das Übrige findet sich von selbst. Den Betrag für die ganze Bestellung muss ich in bar beilegen? Wird nicht auf Kredit gehandelt? Später. Erst muss er Vertrauen zu Ihnen fassen. So wie Sie zu mir. Fangen Sie klein an. Nur zum Versuche. Unterdessen lernen wir uns alle besser kennen und dann wagen Sie einen großen Schlag. Lieschen, die dicke Köchin, hatte richtig vorhergesagt. Der erste Sonntag nach ihrer Heimkehr versammelte bei Singwald seine große Anzahl Tischgäste. Größer noch, als die Frau vom Hause erwarten konnte, weil plötzlich eingetretenes Regenwetter mehrere Herren ihr zuführte, die an einem schönen Tage gewiss ins Grüne geritten wären. Aber da bemerkte man keine Unruhe, keine Verlegenheit, kein eiliges Hin- und Herschießen der Leute und überhaupt nichts dergleichen, was andernorts bei ähnlichen Fällen herkömmlich ist. Mit den Augen zu winken, begnügte sich Madame Singwald, und es lag so viel bestimmte Klarheit in diesen Winken, dass auch Simeon nicht einen Augenblick über die Bedeutung jedes Einzelnen im Zweifel blieb. Es versteht sich von selbst, dass auch der Komponist Florentin von Zuccalmaglio zugegen war und, wie könnte es anders sein, mit dem Hausherrn einen heftigen Disput führte. Lieber verehrter Sigmund, ich habe ja den Verdacht, dass Sie Ihren alten, pedantischen Josef nur auf die Badereise mitgenommen haben, um ihn draußen zu begraben und an seiner Stelle diesen geschniegelten, geleckten Modediener mitzubringen. Es ist nur gut, dass meine Frau nicht zugegen ist. Für die wäre das neuer Stoff. Sie ist eine entschiedene Gegnerin meines Herrn Semir. Und die Feindschaft wider ihn erstreckt sich sogar bis auf Dorchen, ihre Zofe. In Teplitz, sagten Sie, hätten Sie ihn engagiert? Stammt er denn von dort? Nein, ist ein geborener Moskauer, von deutschen Eltern. Nach dem Brande haben sich die Seinigen mit ihm und anderen Kindern nach Petersburg gezogen. Und da ist er dann durch viele Hände gegangen und von klein auf gleichsam zum Diener herangebittet worden. Ja, eine gute Schule, aber doch gefährlich. Solange ich lebe, bin ich noch nicht so gut bedient gewesen. Es mag ein gewandter Kerl sein, das zeigt sich. Doch vertrauen könnte ich ihm nicht. In dem ehrlichen Simeon steckt kein Falsch. Außerdem sieht in letzter Zeit eine Muhme seiner verstorbenen Mutter nach ihm. Sie betreibt am Strande von Bolera eine kleine Schenke. Wir sollten nicht immer zu streng sein. Ja, lassen wir es damit gut sein. Es ist euer Diener, lieber Singwald. Ihr habt ihn engagiert und ihr müsst auch mit ihm auskommen. Mit einem letzten heftigen Ungewitter hatte der Sommer Abschied genommen. Einen Herbst nach unseren deutschen Begriffen, mit seinen goldenen Tagen, bunten Blättern und schwellenden Früchten, kennt man dort kaum. Urplötzlich hält der Winter seinen Einzug. Riegers Hausfrauen empfingen den alten, wohlbekannten Gast gut gerüstet, so auch Madame Singwald. Ihre reichen Vorräte waren in bester Ordnung. Die großen Keller voll des schönsten Buchenholzes, die kleinen Keller bargen köstliche Weine und die Geschäfte des Herrn Oberältesten gingen gut. Und sogar an Simeon hatte Madame Singwald sich nach und nach gewöhnt. Sie lobte seine Aufmerksamkeit und ermahnte Dorchen, auch von ihrer Abneigung wieder den jungen Menschen zu lassen. Sie hatte nichts dagegen, dass seine Muhme ihn bisweilen besuchte und erlaubte gerne, dass Lieschen die Ermüdete mit mancherlei Überfluss der stets gefüllten Küche beschenkte. Wollt ihr noch ein Stück von dem Braten? Ihr seid so gut zu mir, Lieschen, aber ich kann wirklich nicht mehr. Gott möge es euch ewig lohnen. Auch, dass ihr euch so um meinen Simeon kümmert. Nicht mir müsst ihr dankbar sein, sondern der gnädigen Frau Oberältesten. Wie freut es, dass Simeon in euch eine Verwandte gefunden, die ab und zu nach ihm sieht. Unser Lieschen hat ein gutes Herz. Hat sie es doch auch geschafft, dass Ivan eine Bleibe gefunden hat, eine gute Anstellung. Der arme Junge wusste nicht wohin, als man seinen Vater verschleppte. Herr Muschkin hatte seinen versoffenen Schlingel von Aufwärter gerade zum Teufel gejagt. Und nun dient ihm Ivan als Kutscher, Ladenbursche, Hausknecht und Koch. Alles auf einmal. Ja, und sein sehnlichster Wunsch ist auch in Erfüllung gegangen. Er darf im Stall bei dem Pferd schlafen. Dieser Teehändler Muschkin, er lebt ganz allein? Es ist schon über 10 Jahre her, dass ihm die Frau gestorben ist. Seine Ehe blieb kinderlos. Und in ganz Riga findet sich keine Frau für ihn? Wie ihr sagt, ist er doch sehr vermögend. Vielleicht könnt ihr den alten Sonderling noch mal zu einer Heirat überreden. Zum Heiraten bin ich wohl zu alt, wenn ich auch sonst noch ziemlich fix bin. Er ist ein gläubiger Mensch, wenn er auch der griechischen Kirche angehört. Ja, wäre allein schon die Religion ein Hindernis. Zur griechischen Kirche würde ich um keinen Preis übertreten. Der erste Schnee. Welch ein willkommener Anblick, wenn er bei Zeiten sich einstellt, dem raschen Laufe des Schlittens die Bahn zu glätten. Wenn auf kaum entlaubte Bäume im lustigen Wirbeltanze die weißen, flaumigen Flocken fallen, da ist es nicht anders, als gäbe es eine zweite Baumblüte. So hell und fröhlich flimmern die geschmückten Äste. Und über Nacht hat sich das weite Feld geputzt mit seinem reinlichen, wärmenden Kleide, von dauerhaftem Stoff gewebt, der ein halbes Jahr hindurch vorhält, wo nur bisweilen ein wenig von oben angefrischt, nachgeholfen, ausgeflickt wird. Ich bitte um Nachsicht für diese Abschweifung. Wenden wir uns wieder den Geschehnissen um das Haus Singwald zu. Madame Singwald erfuhr in einem Gespräch mit dem Teehändler Muschkin, dass dieser mit Ivan sehr zufrieden sei. Er konnte nicht genug Worte finden, den Fleiß, die Ordnungsliebe, die Anstelligkeit, den guten Willen und besonders die heitere Laune des Jungen zu rühmen. Ewig wird er für die Empfehlung dankbar sein. Auch die Passangelegenheiten des treuen Menschen sind geordnet. Der Geschäftsführer von Ivans Herrn hat eingewilligt, dass dieser in Riga verbleibe und eine mäßige Abstandssumme für den beurlaubten Leibeigenen festgesetzt, die Muschkin mit Freuden gezahlt hat. Die Mutter ist glücklich, dass ihr Söhnchen Ehre einlegt und findet darin einen Trost für die Trennung vom Manne, der noch immer nicht seiner Haft entledigt war. Seit 8 Tagen fungiert in Riga ein neuer Polizeichef. Sein Vorgänger war plötzlich nach einer entfernten, kleinen, unbekannten Stadt im Innern Russlands versetzt worden.

Meine Herren, was hat mein Diener Simeon mit dem Zoll zu schaffen? Leider ziemlich viel, Frau Oberälteste Singwald. Ich erwarte jeden Augenblick eine Teegesellschaft, wenn ich also bitten darf. Gerne. Meine Zollsoldaten haben heute die Reisekutsche des Diligenzenführers Stammbauer durchsucht. Dabei fiel ihnen ein größerer Posten goldener und silberner Repetieruhren in die Hände. Und ein förmliches kaufmännisches Konto für Herrn Simeon Rispe, Diener bei Herrn Oberältesten Singwald. Simeon? Ein Schleichhändler? Was ist zu tun? Das Gesetz sieht vor, das Achtfache des Wertes als Strafgeld einzutreiben. Oh. Ist der Schmuggler nicht vermögend genug zu bezahlen, so wird er höchst einfach selbst an den Meistbietenden versteigert und muss mit seinem lebendigen Leichnam einstehen. Ihr Diener Simeon hat also die schönsten Aussichten, Leibeigener zu werden. Oh, Madame! Es sei denn... Es sei denn, mein Mann leistet für Simeon Kaution. Wie hoch würde die sich belaufen? 1000 Silberrubel. Ich werde meinen Gemahl von diesem Vorfall heute noch unterrichten. Und bürge mit meinem Wort dafür, dass er entsprechende Bürgschaft für Simeon leisten werde. Nun ja, was eine verständige Hausfrau ernstlich will, wird sie bei ihrem sie achtenden und durch dauernde Bande einer langen, glücklichen Ehe an ihr hangenden Gatten immer durchsetzen. Folglich gelang es auch der Gemahlin des Herrn Oberältesten, diesen dahin zu bringen, dass er die Kaution für Simeon übernahm. Ja, er tat es sogar, ohne die geringsten Schwierigkeiten zu machen, denn es imponierte ihm gewissermaßen, die Frau, die er bisher als Gegnerin seines Lieblings kannte, nun plötzlich als dessen Beschützerin auftreten zu sehen. Und er sagte sich, was sie in diesem Falle von mir begehrt, muss reine Menschenpflicht sein, weil sie ihren persönlichen Widerwillen der Sache wegen überwindet. Besonders lebhaften Teil an Simeons schweren Verluste nahm Iwan, der gelegentlich zur Abendstunde Lieschen in der Küche seinen Besuch abstattete, wo auch Simeon nicht fehlte. Könnte ich Gold erschwingen? Ich wollte keinen Handel treiben, keine Waren einkaufen, keinen Zoll betrügen. Ich wollte nur so lange sammeln, bis ich genug hätte, dass ich mich meinem Herrn in Narva abkaufte und frei würde. Frei, frei, frei, frei, frei! Kein Leibeigener sein, sonst geht nichts in deinem Kopf herum, hä? Könnt ihr es dem armen Iwan verdenken, Simeon? Ach. In der Umgebung seiner Heimat wäre dieser Wunsch wahrscheinlich nie aufgewacht. Lieschen, hör auf! Aber hier bei uns, wo es keine Leibeigenschaft gibt und wo er die ärmsten Burschen wegen dieses Vorzugs beneidet, hat dieser einzige Wunsch so tief in ihm Wurzeln geschlagen, dass er fast von nichts mehr redet als davon. Weiber zum lauter Wascherei! Simeon! Doch, du! Du weißt den Teufel, dummer Junge, wie einem zumute ist, der wenig hat und vor Ungeduld brennt, dass er bald mehr haben möchte. Du faselst immer von deiner Leibeigenschaft und willst dich loskaufen. Wir Livreediener sind auch eine Art von Leibeigenen. Wir Dienstboten, sämtlich. Wir leben auch in der Sklaverei. Nicht wahr, Lieschen? Wenn ihr es sagt. Ach, wenn ihr es sagt. Ich möchte auch lieber mein eigener Herr sein, als auf Herrn Singwald lauern, bis er spät abends nach Hause kommt, um ihm die Stiefel auszuziehen. Deshalb habe ich meine paar goldenen Eierchen einem wilden Vogel zum Brüten untergelegt, weil ich hoffte, es würde was Rechtes herauskriechen und von der Brut würde ich neue Zucht fortpflanzen. Das Biest hat so laut geschrien, dass mein Nest verraten wurde und sie haben es mir weggenommen. Wer kann für Unglück? Und welches Unglück für Simeon? Alle Ersparnisse, die er darin angelegt, so auf einen Schlag zu verlieren. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Wenn Herr Muschkin aus der eisernen Geldkiste einen Beutel mit Dukaten hervorholt und einen derselben nach sorgfältigem Prüfen und Wägen dem Gospodin-Kammerdiener gegen 3 Silberrubel nebst Adjo vertauscht. Ein kleines, dünnes Goldplättchen für 3 dicke, große, silberne Taler. Welchen Wert muss doch dieses Gold haben? Du brauchst nur einen Griff zu tun und hast mehr, als man braucht, 3 solche Iwans loszukaufen. Simeon, was geben Sie dem Iwan für schlechte Lehren? wenn's auch nur Spaß ist. Das weiß ich, der Junge könnte es für ernst halten. Ach, er weiß am besten, dass man in Muschkins Kasten keinen Griff tut. Den hält der Alte fest verschlossen. Hm? Und der Schlüssel liegt bei Nacht unter seinem Kopfkissen, nicht wahr, Ivan? So ist's. Freilich. Um 6 Uhr schließt er den Laden. Dann bringe ich ihm Wasser. Das kocht er im eisernen Öfchen. Macht sich einen steifen Krog, mit dem trinkt er sich ins Bett. Dann sehe ich ihn nicht eher wieder, als wenn er früh morgens ans Fenster kommt und durchs Gitter hinausruft: Ivan, ich bin lebendig. Und mein Ross wiehert. Guten Morgen. Denn er kennt seine Stimme sehr wohl. Komm, trink noch ein Glas Punsch, Ivan. Und das verspreche ich dir. Sobald Isaak zu alt und schwach ist, Herrn Singwalds Pferde zu pflegen, kein anderer als du betritt unseren Stall. Danke. Dafür lass mich nur sorgen. Aber mir will ich wünschen, dass ich nicht mehr Zeuge seines Glückes bin. Ich hab's herzlich satt hier im Hause. Und hielte mich nicht etwas zurück? Simeon. Ich wär schon über alle Berge. Sie dürfen ja gar nicht weg aus Riga, ihr nicht. Da sitzt's eben. Das ist für mich Kaution gestellt, liegt mir auf der Brust und verbittert mir den Aufenthalt. Seitdem ist er nicht mehr wie sonst. Er sieht mich nur mit scheelen Augen an, als wollte er es mir absehen, dass ich nicht 1000 Rubel wert sei. Ihr solltet nicht so über eure Herrschaft reden. Ach, und die Madame. Die Madame lässt es mich auch entgelten, dass sie für mich bei ihm vorgebeten. Auf jeder Butterschnitte krieg ich's mit zu essen. Vollends nun die unausstehliche Dore mit ihrem Lauschen und Horchen und Beobachten. Hat sie mir nicht schon meine Muhme verscheucht durch ihr gehässiges Wesen? Es ist wahr. Die Muhme macht sich recht selten. Anfänglich meinte ich, der weite Weg halte sie jetzt im Winter zurück. Aber weil ich ihr manchmal auf dem Markte begegne, glaub ich doch, sie bleibt aus wegen Dorchens Spitzenreden. Ich danke euch für den Punsch, Lieschen. Gute Nacht. Gute Nacht, Ivan. Gute Nacht, Herr Simeon. Nacht, Nacht, Nacht. Wissen Sie, ich denke halt, kein Leibeigener sein ist ein Geschenk des Himmels. Wenn der nicht noch mal seinen Muschkin beraubt, so will ich keinen Punsch mehr trinken. Das wäre schlimm. Sehr schlimm. Vielleicht schenkt ihm sein Alter, was er kostet. So sieht er auch gerade aus, der gütige Herr Muschkin. Lieschen, ich habe ihn kennengelernt, wenn er mir meine Dukaten zuwog. Ich möchte schwören, dass nicht einer vollwichtig war. Solch ein Knicker und Wucherer. Hier ist Mord und Totschlag geschehen. Ein Raubmord ist vorgefallen. Der Täter steht fest. Das beweist allein schon seine Flucht. Und deshalb muss ich alles über diesen Ivan wissen. Er war gestern Abend hier. Wie lange war er hier? Und worüber hat er gesprochen? Lieschen, Simeon, so antworte doch. Es war schon nach 11, als er das Haus verließ. Wir saßen zusammen in der Küche, bei einem Glas Punsch. Der gestrige Abend war vergangen wie gewöhnlich. Ivan, müssen Sie wissen, Herr Pristav besuchte des Öfteren Lieschen und Simeon. Nachdem man seinen Vater verschleppt hatte, war der arme Junge ganz allein in der Stadt. Aber Ivan, ein Mörder? Nein, ich kann es mir nicht denken. Er ist ein stiller und ruhiger Junge, bescheiden, gutmütig. Und gewiss zu keinem Mord fähig. Danke für das Plädoyer. Nur fürchte ich, ist es zu früh dafür. Also, worüber sprach Ivan gestern Abend? Nun ja, vielleicht sprach er gestern Abend mehr als je von seines Herrn Gold im eisernen Kasten. Simeon, wie könnt ihr das nur erwähnen? Lassen Sie ihn ausreden. Ich bin von seiner Unschuld genauso überzeugt wie ihr, Lieschen. Trotzdem dürfen wir es Herrn Pristav nicht verhehlen. Weiter. Was hat er noch gesagt? Wozu braucht er das Gold? Immer wieder sprach er davon, dass es sein sehnlichster Wunsch ist, sich in Narva freizukaufen. Er leidet sehr unter der Leibeigenschaft, aber deswegen würde er nie... Das ist auch unsere Meinung.

niedergeschrieben von Karl von Holtei und erschienen 1855 in der Bibliothek deutscher Originalromane der beliebtesten Schriftsteller. Was bisher geschah? Der wohlhabende und alleinstehende Teehändler Muschkin ist auf grausame Weise umgebracht und beraubt worden. Für den Polizeipristav Schloss, der mit der Aufklärung des Falles beauftragt wurde, wie man sagt, einer der fähigsten Beamten Rigas, steht der gemeine Mörder fest. Iwan Muschkins Faktotum. Er allein wusste von dem eisernen Kasten, in dem der Teehändler seine Dukaten hortete, und er allein wusste auch, wo Muschkin den Schlüssel zu jenem Kasten verbarg. Iwan und die Geldkiste waren verschwunden. Also, so folgerte der Polizeipristav, ist Iwan der Mörder und der Dieb. Nur im Hause des Oberältesten Singwald, einer angesehenen Kaufmannsfamilie, ist man anderer Meinung. Iwan saß oft mit den Bediensteten zusammen, ein ruhiger und eher bescheidener Junge, ein Leibeigner, der stets davon träumte, sich einmal freikaufen zu können, aber ein Mörder niemals. Der Polizeibeamte jedoch blieb bei seiner Meinung. Iwan ist der Mörder. Mit dem trotzigen Schweigen verschlimmerst du dein Schicksal nur, Iwan. Hier aus diesem Kerker kommst du doch nicht mehr heraus. Aber wenn du jetzt redest und Reue zeigst, ersparst du dir vielleicht den Henker. Ich hab doch schon alles gesagt. Herr Pristav, ich war es nicht. Wie hätte ich Herrn Muschkin umbringen können? Gehört das blutbefleckte Beil dir? Ja. Gehört die Pferdedecke dir? Ja. Aber du warst es nicht. Du hast es nicht getan. Wie hätte ich Herrn Muschkin umbringen können? Und wenn er mich totschlagt, ich sage die Wahrheit. Wie du willst, Freundchen. Nochmal. Was hast du vorgestern Abend getan? Ich habe es euch doch schon so oft gesagt. Ich will es aber noch mal hören. Ich bin oft des Abends, wenn mein Herr mir die Erlaubnis erteilt hatte, zu den Singwaldschen Dienstleuten in Besuch gegangen. Der Punsch, mit dem uns Lieschen bisweilen bewirtete, schmeckte mir sehr. Es war angenehm, mit Herrn Simeon zu schwatzen, weil er unter die wenigen hiesigen Herrendiener gehört, die geläufig Russisch reden. Komm zur Sache, Freundchen, oder ich schlag dir die Zähne ein. Vorgestern Abend war ich auch da. Der Punsch war nie so stark gewesen und hatte mir nie so wohl getan. Es wurde wieder viel von meines Herrn Reichtum gesprochen und dass ein eisernes Kästchen voll von Goldstücken liege. Weiter! Simeon neckte mich wieder, dass ich gewiss manchmal einen Griff täte und dass der Schlüssel unter dem Kopfkissen liege. Weil du dich freikaufen willst. Was ich gesprochen habe, weiß ich nicht mehr. Wann bist du gegangen? Als es 11 geschlagen hatte. Draußen kam ich wieder etwas zu mir. Ich eilte heim. Und wie ich an meine Stalltür trat, da fand ich sie nur angelehnt, nicht geschlossen. Das erschreckte mich, weil ich zu dieser den Schlüssel bei mir trug. Ich fühlte auf einmal eine heftige Angst und diese bewegte mich, nach des Herrn Stubenfenster zu schleichen. Da lag das Gitter unten am Erdboden. Ich stieß mit den Füßen daran. Durch die gebrochenen Scheiben, vor denen sonst immer ein wollener Vorhang hing, durch den man nicht sehen konnte, der aber jetzt zurückgeschoben war, erblickte ich im Mondschein meinen Herrn. Er lag in seinem Bett. Kopfkissen war voller Blut. Weiter. Du sollst weiterreden. Aber ich habe es euch doch schon so oft erzählt. Ich kann von deinen Lügengeschichten eben nicht genug bekommen. Los, rede! Heiliger Mutter Gottes. Die Knie knickten mir ein. Und ich dachte, das wird auf dich kommen. Das war mein letzter Gedanke. Nachher verwirrte sich alles in meinem Kopf. Ich bin in meinen Stall gekrochen und habe gebetet, bis ich völlig nüchtern war. Je mehr mein Rausch verflog, desto größer wurde meine Angst. Wer soll's denn gewesen sein, der ihn umgebracht, dachte ich mir. Auf wen soll denn die Schuld kommen? Auf die wird sie sitzen bleiben. Sie werden dich mit der Knute zu Tode schlagen. Sie werden dir das Fleisch von den Knochen hauen. Ich besinne mich, da habe ich eins vom Glockenturme gehört. Dann zwei, dann drei. Um 4 Uhr habe ich mein Pferd gefüttert. Dann habe ich wieder gebetet. Um 5 Uhr habe ich mich um des Pferdes Hals gehängt und habe Abschied von ihm genommen. Dann habe ich mir ein Bündel zusammengemacht und bin weggelaufen. Ich bin gerannt und gerannt, bis Herr Pristav mich eingeholt hat. Das ist die Wahrheit. Und wie kam das Fläschchen mit Schwefelsäure in deine Lade? Sachverständige haben festgestellt, dass damit die am eisernen Fenstergitter erfolgten Zerstörungen verursacht wurden. Wie ist dieses Fläschchen in deinen Besitz gelangt? Ich habe dieses Fläschchen nie gesehen und auch keinen Gebrauch davon gemacht. Lügner! Mann! Du bist ein durchtriebener und ganz und gar verdorbener Verbrecher, den die Natur in einer ihrer unbegreiflichen Launen die täuschende Larve unschuldiger Sanftmut gegeben hat. Aber ich werde die Wahrheit aus dir herausprügeln, du Stockfisch! Bastard! Der Polizeimeister kam zum täglichen Rapport beim Generalgouverneur. Der Audienzsaal im Schlosse, durch welchen man geht, um nach dem eigentlichen Empfangszimmer des in den Ostseeprovinzen Gewaltigen zu gelangen, enthielt verschiedene Gruppen von Harrenden. Meistenteils lettische Landleute, aus der Nähe und Ferne, die irgendein Gesuch, eine Bitte anzubringen hofften. Nur eine bejahrte Frau, welcher man auf den ersten Blick ansah, dass sie nicht aus diesen Provinzen stamme, dass sie eine eigentliche Russin sei, stand allein, gebeugt, kummervoll. In ihrer Hand hielt sie ein kleines Briefchen. Der Polizeimeister wollte eben auf sie zuschreiten, um sie zu befragen, worin ihr Anliegen bestehe, als ein jüngerer Adjutant seiner Exzellenz aus den inneren Gemächern hervorkam. Kaum bemerkte dieser den Polizeimeister, als er sich ihm eilig näherte. Nun, Freund, wie steht's? Ich habe gehört, Muschkins Mörder hat freiwillig bekannt. Das ist richtig, Herr von Kotzebue. Und? Noch nicht auf den Mammon gestoßen? Leider nicht. Ivan hat wohl einige Andeutungen gegeben, an welcher Stelle der Raub verscharrt sei. Wir haben den bezeichneten Platz auch gefunden. Ich selbst war dabei zugegen, als alles umwühlt wurde. Aber nichts zu finden. Vielleicht sind Ihnen andere, unberechtigte Finder schon zuvor gekommen. Oder der Mörder hat einen Helfer bei der Tat gehabt. Oder endlich der Schurke meint, über kurz oder lang aus Sibirien zurückzukommen. Und hat uns nicht die ganze Wahrheit gesagt. Gleich viel. Die Hauptsache ist, dass seine Exzellenz dem Obergerichte Eile anempfehle und die Sache bald zum Spruche bringe. Ja, wir sind der öffentlichen Meinung die Exekution schuldig. Ivan, mein armer Sohn. Frau Brist, kennen Sie die Frau dort? Mein einziger Eine Russin offensichtlich. Ich habe sie nie gesehen, aber sie ist auch mir schon bei meinem Eintritt auffällig gewesen. Kommt näher, Mütterchen. Ihr seid nicht aus unseren Provinzen? Wer seid ihr und woher stammt ihr? Aus der Gegend von Narva. Leibeigene des Herrn Khrushchev. Durch meinen freundlichen Gebieter habe ich Nachricht erhalten von den amtlichen Anfragen, die wegen meines einzigen Sohnes Ivan ergingen. Ihr seid die Mutter von Muschkins Mörder? Ivan ist kein Mörder. Das kann ich nicht glauben. Hier herrscht ein grausamer Irrtum. Den Generalgouverneur will ich sehen. Ihm will ich's vortragen, dass mein Ivan unschuldig ist. Er wird mir's glauben. Seine Mutter hat mir's auch geglaubt. Hier ist ein Brief für ihn. Gebt ihn mir. Nein, in seine eigenen Hände muss ich ihn legen. Er ist von seiner Mutter geschrieben. Lebt des Generalgouverneurs Mutter noch? Hochbejahrt. Wohnt sie in Reval? Ja, in Reval. Über Reval bin ich gegangen. Zu ihren Füßen habe ich gelegen. Dies hat sie geschrieben für ihren Sohn. Er wird mich meinen Sohn sehen lassen. Mütterchen, der Generalgouverneur kann dich jetzt in diesem Augenblick nicht vorlassen. Warum nicht? Er ist dringend mit dem Zivilgouverneur beschäftigt. Und sogar dieser Herr, siehst du, unser Polizeimeister, der hier im Dienste ist, muss warten. Alle die übrigen wird er vielleicht erst morgen sprechen können. Was willst du die Zeit versäumen, deinen Sohn zu sehen? Gib mir den Brief einstweilen, ich trage ihn hinein, gebe ihn in seiner Exzellenz Hand und bringe dir wahrscheinlich die Erlaubnis mit heraus, dass du deinen Ivan besuchen darfst. Wenn ihr sagt, soll es wohl so sein. Ihr könnt Herrn von Kotzebue vertrauen, Mütterchen. Gebt ihm jetzt den Brief. Hier ist der Brief. Wenn du die Erlaubnis empfängst, deinen Sohn unter vier Augen zu sprechen, so rede ihm nur ja recht ins Gewissen. und mache, dass er uns aufrichtig sage, was mit dem geraubten Gelde geschah. Oh, er soll mir die Wahrheit sagen, mir gewiss. Darauf verlasst euch, Herr. Und du wirst sie mir dann nicht vorenthalten, hoffe ich. So wahr ein Gott lebt und wir durch seinen Sohn Erlösung hoffen, was mein Sohn mir eingesteht, das gestehe ich euch. Wenn er den Mord begangen hat, wird er mir's entdecken und er wird mir auch nicht verschweigen, wo der Raub verborgen liegt. Aber findet in die Mutter schuldlos, dann müsst ihr der Mutter glauben und ihn freilassen. Versprichst du das bei deinem Eide? Wo denkst du hin, Weib? Er hat dir den Mord schon bekannt. Wem denn? Denen, die ihn prügelten, die ihn quälten, das ist nicht gültig vor Gott. Der Mutter muss es eingestehen, wenn sie ihn liebkoset. Der Mutter, die ihn unterm Herzen trug. Er hat das nicht getan, halte ich ihn für keinen Mörder. Der Adjutant brachte, wie erst vorhergesagt, die Bewilligung des Generalgouverneurs, dass Iwans Mutter eine Stunde im Kerker allein mit ihm zubringen dürfe, und ersuchte den Polizeimeister, dafür Sorge zu tragen, dass dieser Vergünstigung nichts in den Weg gestellt wurde. Die erbetene Audienz wurde auf morgen vertagt und alle Anwesenden mussten den großen Saal verlassen. Herr, ich bin Iwans Mutter. Deine Mutter hat dir meinetwegen geschrieben. Du hast ihr Brieflein empfangen, dort sehe ich's liegen. Nun hör mich an. Mein Sohn ist unschuldig. Er hat die Tat nicht begangen. Gib ihn los, dass ich ihn mit mir nehme in unser Dorf. Ich habe nichts als ihn. Mein Mann, Iwans Vater, ist im Gefängnis gestorben, wo sie die Irrgläubigen eingesperrt hielten. Gott erbarme sich seiner Seele. Ich bin rechtgläubig. Mein Sohn ist es auch. Gib ihn mir heraus, Herr, auf das Gottes Wille geschehe, denn er ist unschuldig, ich weiß es. Weib, du redest irre. Dein Sohn hat sein Verbrechen freiwillig eingestanden. Freiwillig? Herr, du redest irre. Du weißt nicht, was du sprichst. Du sitzt da und löschest deinen Durst mit kühlem Weine. Wüsstest du, wie dem Gefangenen ist, den sie Wochen und Wochen lang ausgefragt haben, geschlagen, gemartert, den sie verdursten lassen, dass er schwach wird und matt und die Besinnung verliert. Und nun kommen sie und zeigen ihm frisches Wasser. Bekennen soll er, sonst darf er nicht trinken. Da sagt er, ich will alles bekennen, was ihr verlangt, nur gebt her. Und wenn er getrunken hat, ruft der Pope, es war geweihtes Osterwasser, bekenne, sonst musst du sterben. Da denkt der Elende in seinem schwachen Kopf, nein, sterben will ich nicht. Ich bin noch so jung. Lieber bekenne ich und lass mich knuten und nach Sibirien bringen. Behalte ich doch vielleicht mein Leben. Weiter ist's nichts, Herr. Iwan ist unschuldig, wie du, wie deine Frau, wie deine Kinder. Unschuldig ist er, denn er hat's mir zugeschworen. Weiß nichts von dem Morde, ist nur entflohen aus Furcht. Ich glaub ihm, Herr, und du musst mir glauben und ihn freigeben. Frau! Helft mir bitte, ihr Engel, er muss ihn loslassen. Mach uns das Geschrei nicht. Es gibt keine Hilfe. Sein Geständnis liegt vor, schwarz auf weiß. Alle Anzeichen und Verdachtsgründe lasten auf ihm. Auf ihm allein, auf keinem anderen lebendigen Menschen. Verurteilt wird er. Darauf bereite dich. Begnadigen darf ich nicht. Ich bin nicht der Kaiser. Gut. So geschehe, wie du sagst, aber deiner alten Mutter werd ich's klagen, dass du mich fortgewiesen hast, dass du meinen Sohn wirst stäupen lassen bis auf den Tod, dass du ihm sein zartes, weißes Fleisch in langen, blutigen Streifen vom Rücken hauen lässt. Meinen schuldlosen Iwan, meinen einzigen Sohn. Was konnte aber auch der Generalgouverneur tun? Iwan hatte die Tat gestanden und so waren bald auch die Richter einig. Iwans Widerruf konnte nicht mehr beachtet werden. Alles sprach gegen ihn. Was in Russland, wo die eigentliche Todesstrafe nicht verhängt wird, an deren Stelle tritt, dreimalige Geißelung, Brandmarkung, Deportation, das wurde dem überwiesenen erst Bekennenden, dann wieder boshaft Leugnenden einstimmig zuerkannt. Niemals war eine Sitzung kürzer gewesen. Der Tag der ersten Exekution stand schon fest. Aber werfen wir doch wieder einmal einen Blick in das Ingwaldsche Haus. Viele Tränen sind dort schon um den hübschen, guten, blauäugigen Iwan geflossen. Durchen weinte, wenn sie ihrer Madame die Haare machte, so heftig, dass diese schalt, was aber nicht hinderte, dass sie selbst nach dem Tuche griff, um sich verstohlen die Augen zu wischen. Lieschen war so betrübt, dass sogar Simeon sie nicht trösten konnte. Ihr seid alle nicht klug. Erst könnt ihr nicht Verwünschungen genug auftreiben über den ruchlosen Mörder. Und nun es endlich dazu kommt, dass ihm sein Recht geschieht, zerfließt ihr in Mitleid. Wenn er es nur auch wirklich getan hat. Das ist eben. Wie aber, wenn er unschuldig ist? Man wird ihn geißeln. Man wird ihn als gemeinen Mörder brandmarken. Und deportieren. Und Muschkins Mara-Mörder darf frei umhergehen. Du hattest doch auch immer Zweifel an seiner Schuld. Meine Liebe, wenn Ivan aber doch seine Schuld selbst eingestanden hat. Weißt du, unter welchen Umständen dieses Schuldbekenntnis zustande kam? Man kann es auch aus dem armen Jungen herausgeprügelt haben. Oh, ja. Seine Mutter irrt in der Stadt umher. Überall, wo sie sich zeigt, findet sie Mitleid. Sie ist fest entschlossen, der ersten Exekution beizuwohnen. Ich sagte ihr mal, du wirst es nicht aushalten. Da erwiderte sie nur, muss er es doch aushalten. Oh Gott. Und, wie wir auch über den Vorfall disputieren, können wir doch letztendlich an dem Richterspruche nichts ändern. Und bei allem Mitleid für den noch so jungen Ivan sollten wir aber auch nicht den so heimtückisch hingemordeten Muschkin vergessen. Herr Oberältester, dürfte ich Sie wohl einen Augenblick allein sprechen? Ja, kommen Sie, Simeon. Gehen wir nach nebenan. Nun, Simeon, geht es um die erste Quotenzahlung Ihrer Strafgelder? Ja, Herr Oberältester. Ich habe mich bereit erklärt, die Kaution zu leisten. Was gibt es darüber noch zu reden? Ich weiß Ihre große Güte zu schätzen, Herr Oberältester, und es ist mein redlicher Ernst, die Erinnerung an diese peinliche Zollgeschichte bis auf den letzten Flecken zu verwischen. Simeon, wenn er mich auch etwas teuer zu stehen kommt, so wüsste ich mir doch nicht, einen besseren Diener aufzutreiben. Ihr seid still, fleißig und aufmerksam. Ach, ich versuche nur, meine Pflicht zu tun und werde euch ewig dankbar sein. Die erste Quotenzahlung ist mit 250 Silberrubel ausgeschrieben. Hier. Hier sind etwas mehr als zwei Drittel dieser Summe in Gold. Den Überrest wollen Sie mir bitte nach und nach vom Monatslohn abziehen. Dass Sie auch in den Freistunden zu Hause bleiben und somit die Trinkgelder sparsam zusammenhalten, ist mir längst aufgefallen. Aber wie kommen Sie zu einer so stattlichen Summe? Zu meiner angenehmsten Überraschung ist die endliche Abrechnung mit dem Tilsiter Spediteur so vorteilhaft für mich ausgefallen, dass ich, anstatt noch für Waren schuldig zu bleiben, einen Überschuss gerettet habe. Aha. Ja, Herr Pinkus war so rechtschaffen und rücksichtsvoll, mir diesen Überschuss zu senden. Ich erachte es als meine schönste Pflicht, Ihnen als meinem großmütigen Helfer wenigstens dankbaren Willen zu zeigen. Im Singwalschen Hause war man über Simeons Betragen voll des Lobes. Niemals noch in dem Jahre, welches Simeon mit und bei Singwalds verlebt, hatten seine Papiere so gut gestanden wie in diesen Tagen, und Lieschen bildete sich nicht wenig ein auf seine neue günstige Stellung. Sicher werde der Herr Oberälteste einen so soliden Menschen nicht im Stich lassen und einen einträglichen Posten verschaffen, und dass Simeon sie dann heimführen werde, daran hegte sie wohl keinen Zweifel. Der Pristav Schloss, ermüdet von einem anstrengenden Amtstage, saß bei einer Tasse Tee und blies übel gelaunt die Rauchwolken seiner Tabakspfeife vor sich hin. Er durchdachte den eigentlich misslungenen Ausgang seiner so eifrig geführten Untersuchung in der Muschkinschen Mordgeschichte. Diese Gedanken machten ihn verdrießlich. Mürrisch blätterte er in dem Protokoll. Übermorgen wird man den Mörder peitschen. Und das ist noch die letzte Hoffnung. Denn wenn ihm auch dieser äußerste Schmerz nicht ein Geständnis entreißt, wo er den Raub verborgen hält, so ist alles verloren. Und die üble Nachrede bleibt auf mir sitzen, dass ich nicht fähig gewesen bin, die Hauptsache zu eruieren. Weiß der Himmel, ich habe einen furchtbaren Zorn gegen die heimtückische Bestie. Und ich will mit Wonne sein Blut drinnen sehen. Hat er mir das Leben sauer gemacht? in seinen vier Pfählen keine Ruhe. Wer ist da? Was soll's? Verzeiht, Herr Priester. Wer bist du? Was willst du? Herr Priester, ich bin das Kammermädchen von Frau Oberälteste Singwald. Schickt dich deiner Herrschaft? Nein, ich habe mich zu Hause weggeschlichen. Setz dich erst mal. So. Danke. Und jetzt wirst du mir ganz ruhig sagen, was du anzubringen hast. Ich bitte Herrn Priester tausendmal um Verzeihung, aber ein dunkler Argwohn will mir die Brust zersprengen. Schon gut, schon gut. Jetzt rede endlich. Was treibt dich zu mir? Ich glaube, unser Simeon, des Herrn Diener, ist ein schlechter Mensch und hält es mit bösen Leuten. Und du hast einen Grund für diese Annahme? Gestern hat er dem Herrn eine Menge Dukaten gezahlt und wird gepriesen, dass er so ehrlich ist. Wofür hat er deinem Herrn die Dukaten gezahlt? Gestern war die erste Quote der Kaution fällig. Na ja. Na, der Schleichhandel mit den Repetieruhren. Ja, ja, ja, ich erinnere mich. Wo hat er auf einmal das Gold her? Wie die Männer vom Zoll ihn damals packten. Da jammerte er, nun wäre er ruiniert und sein Erspartes verloren und müsse sogar seine Uhr verkaufen. Und gestern legt er Herrn Oberältesten eine Handvoll gelber Dukaten hin. Er wird es sich zusammengespart haben. Das Singwaldsche Haus ist des Öfteren reich an Tischgästen. Da fließen die Trinkgelder. So viel kriegt man in einem Jahr nicht zusammen. Gewiss stecken noch mehr in seinem Schuhe. Denn ich habe gehorcht vor der Kammertür und habe ihn zählen und klimpern gehört. Ich möchte schwören, er bezahlt unseren Herrn mit demselben Golde, welches er ihm gestohlen hat. Hast du deinen Verdacht schon gegen jemand ausgesprochen, ehe du zu mir kamst? Gott soll behüten. Das dürfte ich zu Hause nicht wagen. Sie halten wieder alle miteinander große Stücke auf ihn. Desto besser. So, kehre zurück. Verrate mit keiner Silbe, dass du mich gesprochen. Ja. Und halte dich ganz still. Mag auch bei euch vorfallen, was immer wolle. Ja. Fürs Erste danke ich dir für deinen Bericht und will ihn benutzen. Ja. Jetzt geh. Pristav Schloss hatte in diesem Augenblicke eine jener unerklärlichen Ahnungen, wie sie den in solchen Gebieten heimischen Beamten bisweilen mit einer Art von Divination erfüllen. Ein unbegreifliches Gefühl sagte ihm, dass er im Begriffe stehe, auf eine wichtige Entdeckung geleitet zu werden. Mit dem Schlage 10 Uhr stellte Schloss, begleitet von zwei Männern, denen er unten zu harren gebot, sich ein und begab sich ohne Aufenthalt an die schon von seinem früheren Besuche ihm bekannte Kammertür des Verdächtigen, welche gleich auf das erste Pochen rasch geöffnet wurde. Der Herr Pristav Schloss! Und zu so später Stunde. Die erste Quote meiner Kaution wurde heute von Herrn Oberältesten Singwald hinterlegt. Oder kommt ihr nicht deswegen? Doch, doch, Herr Simeon. Gerade deswegen. Aber bitte, wollen Sie nicht näher treten? Danke. Wie Sie eben sagten, die Kaution wurde heute hinterlegt. Ein stattlicher Anteil des Geldes ist von euch. Woher kommen die Goldstücke? Ach, das ist es. Zerreißen sich die Weiber des Maules. Herr Simeon, Sie täten gut daran, meine Frage zu beantworten, die ich gerne nochmals wiederholen will. Woher kommen die Goldstücke? Ich habe Sie verstanden, Herr Pristav. Nun, ich habe sie von dem Handelsmanne in Tilsit erhalten, mit dem ich mich damals in das unglückliche Geschäft eingelassen. So viel blieb mir noch gut. Hier ist die Abrechnung. Bitte. Dieser Brief ist nicht mit der Post angelangt, wie ich sehe. Enthielt er das Gold? Nein, Herr Pristav. Das Gold befand sich in einem kleinen Röllchen. Hier ist noch das Papier. Beides brachte mir der Feldjäger, der gestern mit Depeschen von Tilsit nach Petersburg hier durchreiste. Herr Pinkus ersucht, es für mich mitzunehmen. Und bei diesem habe ich es mir, weil ich es erwartete und weil ich zufällig hörte, dass ein Kurier gekommen sei, draußen über der Düna von der Posthalterei abgeholt, wo er frühstückte. Von wem erfuhren Sie, dass ein Feldjäger da sei? Lieschen hat es mir gesagt. Ihr hat es einem Postillon erzählt. Sie können sie fragen. Und woher wussten Sie gewiss, dass dieser Kurier das für Sie bestimmte Geld mitbringe? Herr Pinkus hatte es mir schriftlich vorher angezeigt. Hier ist doch dieser Brief. Hier, bitte. Ja, ja, die Postzeichen sind in Ordnung. Wie heißt der Feldjäger? Seinen Namen weiß ich nicht. Bis wann kommt er zurück? Er geht von Petersburg weiter zur See, nach London, glaube ich. Öffnen Sie Ihren Schub, Ihren Koffer. Ich habe Gründe, Ihre Effekten zu untersuchen. Gerne, Herr Pristav. Sie tun ja nur Ihre Pflicht. ₽10 und 50 Kopeken. Ihre ganze Barschaft? Ja, wie Sie wissen, habe ich... Die Kaution, ich weiß, ja. Die erste Quote. Ja, ja. Jetzt noch den Koffer, wenn ich bitten darf. Der Koffer. Bitte? Sie sehen, Wäsche. Hier nur persönliche Sachen. Kein Gold. Es ist gut. Ich freue mich, dass der Verdacht gegen Sie unbegründet war. Sie brauchen nichts davon zu erwähnen, was jetzt hier vorgefallen ist. Indem er das sagte, griff er, und es würde schwer sein, genügende Gründe anzugeben, warum er das tat, nach dem Papier, aus dem das Röllchen gebildet gewesen, welches die besprochenen Dukaten enthalten und welches halb zerrissen noch auf dem Schubkasten lag, wohin Simeon es geworfen. Er knitterte es in den Fingern zusammen, wie man eben mit dem ersten besten Gegenstand spielt, und stieg dann von Simeon mit dem Lichte geleitet die Treppe hinab. Als Dorchen am nächsten Morgen sah, dass Pristav Schloss den verdächtigen Simeon nicht mitgenommen und ins Loch gesteckt hatte, bemächtigte sich ihrer eine entsetzliche Angst. Sie fürchtete des Feindes Rache, und in dieser Besorgnis eilte sie, was sie konnte, zum Pristav. Ei, du tückische Kröte! Kommst du etwa, dir deine Nasenstüber abzuholen? Dafür, dass du mich gestern abends noch einmal in die Stiefeln genarrt, um nichts und wieder nichts? Herr. Was zum Teufel fällt dir ein, eure dummen Liebeleien mich entgelten zu lassen? Herr, was ich gestern gesagt habe, glaube ich heute noch. Und wenn Sie nichts Verdächtiges vorfanden, so beweise dies nur, dass der Simeon ein Schlaukopf ist. Na. Die Zeit wird mich schon rechtfertigen. Na. Auch will ich ja herzlich gern um nichts mehr bekümmern. Nur um Schutz will ich bitten und fragen, was ich tun soll. Denn er hat mir gedroht. Lieber will ich aus dem Dienste gehen, als mich seiner Bosheit aussetzen. Warum machst du solche Klatschereien ohne sicheren Grund? Ich kann es ihm nicht übel nehmen, dass er sich gekränkt fühlte. Ich habe ihn behandelt wie einen Dieb. Und er hat alles richtig nachgewiesen. Hier ist noch das Papier, worin er seine Dukaten aus Tilsit empfing. Wie ich es gestern in meinem Ärger über dich in der Hand zusammenknitterte und wohl in Gedanken mitgenommen habe. Herr Pristav, ich bleibe dabei. Simeon ist ein schlechter Mensch und ein Dieb. Und ich fürchte mich vor ihm, weil er mir doch gedroht hat. Was steht denn hier? Frau Johanna Rispe? Eigenhändig? Das ist Simeons Zuname. Rispe heißt er. Und wer ist Frau Johanna? Er hat eine Anverwandte, die ihn früher manchmal besuchte. Jetzt hat sie sich schon seit geraumer Zeit nicht mehr bei uns blicken lassen. Wohnt sie in der Stadt? Nein. Draußen am Strande, unweit Boldorau, meine ich. Dieser Fetzen Papier war mit der Tüte zusammengeknüllt. Da steht noch was. Nicht länger warten. Meinen Anteil? Mindestens 60 Füchse. Sonst mag sich Stefan hüten. Durch den Überbringer haben... Das verstehe ich nicht, Herr Pristav. Was soll das heißen? Mädchen, dein Argwohn ist doch vielleicht nicht so grundlos, wie ich wähnte. Die Luft ist nicht rein. Dann ist Simeon doch ein schlechter Mensch? Weißt du gewiss, dass jener Anverwandte draußen bei der Boldorau wohnt? Gewiss. In einem kleinen hölzernen Häuschen. Und woher weißt du das so genau? Die Herrschaft hat davon gesprochen, wie sie vergangenes Jahr eine Fahrt nach Dünamünde machten. Damals hat Simeon die Mumie entdeckt. Früher wusste er nichts von ihr. Die Dukaten sind also nicht aus Tilsit gekommen. Und Simeon ist ein Lügner und Betrüger. So viel steht fest. Was nun? Werden Sie ihn jetzt holen und in den Kerker stecken? Noch kann ich ihm nichts beweisen, dem Herrn Simeon. Dorchen, kannst du schweigen? Herr Pristav, ich kann alles, was Sie mir befehlen, wenn Sie mich nur vor dem Menschen schützen wollen. So mach dich eilends nach Hause. Stelle dich ganz gleichgültig. Verrichte deine Geschäfte und weiche dem Simeon aus. Bis heute Abend wird er dich nicht fressen. Ja. Und dann sollst du von mir hören. Vor allen Dingen reinen Mund. Frau Johanna Rispe, Ich bin recht gespannt, Dero persönliche Bekanntschaft zu machen. Und auch die ihrer Dukaten. Und jener Münze, aus der sie geliefert werden. Eine Stunde nach diesem Zwiegespräche trabte ein Mann in alltäglicher Kleidung die Düne entlang auf Bolderot zu, in welchem wir den Beamten, den wir in Uniform zu sehen gewöhnt waren, kaum erkennen würden, wenn er nicht seinen Schimmel ritte. Er schien unbewaffnet. Doch einem aufmerksamen Beobachter würde nicht entgangen sein, dass die Ausdehnung der Taschen an seinem Oberrocke von zwei tüchtigen Sackpistolen herrührte. Er ließ dem Pferde Zeit, trieb es nicht an, wie wenn ihm daran läge, bevor er noch sein Ziel erreicht hätte, gemütlich erwogen zu haben, was zu beginnen und welche Handlungsweise die klügste sei. Am Strande, hölzernes Blockhäuschen, unbefugte Schenke für schlechtes Gesindel von kleinen Schiffen, wahrscheinlich Schmuggelei, nur durch Protektion geduldet. Früher Petersburg, später Wirtschaftshalterin am Hafen. Nun, Frau Johanna Rispe, bin schon unterwegs. Hallo? Ist da jemand? Hallo? Ist da jemand? Frau, was fehlt euch? Oh, Herr, wie kommen Sie zu mir? Was wollen Sie? Sind Sie der Arzt? Vielleicht. Aber ehe ich verordne, beantwortet meine Fragen. Wie ist euer Name? Rispe. Johanna Rispe, Witwe. Und was treibt ihr in dieser abgelegenen Hütte? Och, ich hielt früher einen Schank für Schiffer. Aber jetzt bin ich elend und kein Mensch mehr spricht bei mir ein. Wie lange liegt ihr da nieder? Oh, seit mehreren Wochen, mein gütiger Herr. Und wer pflegt euch? Eine mitleidige Frau aus Bordereau, früher meine Nachbarin, die kommt täglich ein oder zweimal nach mir zu sehen und bringt mir ein bisschen Suppe. Ihr verlasst euer Bett nicht mehr. Wie könnte ich denn? Meine Schwäche ist so groß, dass ich kein Glied rühre. Ihr seid auch heute nicht aufgewesen? Gott beschütze, nein, lange nicht. Und seid ganz allein im Haus? Mutterseelen allein. So wahr der Herr lebt. So bist du eine freche Lügnerin. Und hier hast du die beste Arznei von meiner Hand. Ah! Was untersteht ihr euch? Wer gibt euch das Recht? Ich bin der Pristav Schloss. Du bist eine Diebeshehlerin. Vielleicht noch etwas Schlimmeres. Ein Bursche deines Namens dient in der Stadt und hat dir geschrieben, wegen seines Anteils an einem Raube, den du verbirgst. Ein Raub? Oh Gott sei mich strafen. Das wird er tun. Dafür lass mich nur sorgen. Du bist so dumm gewesen, die Dukaten, die du dem Burschen schicktest, in seinen eigenen Brief zu hüllen. Dies Blatt ist in meiner Hand. Also weiter keine unnützen Umstände. Aufgestanden! Na bitte. Angekleidet bist du ja. Ich habe dich vor 5 Minuten dort am Fenster gesehen. Verflucht sollt ihr sein, eine arme, kranke Frau zu misshandeln. Wir werden gleich sehen, wie krank ihr seid, mein Weibchen. Wo ist das Gold? Wo ist es versteckt? Heraus mit der Wahrheit! Ich habe nicht Lust, mich lange hier aufzuhalten. Und je früher wir miteinander zum Ziele kommen, desto besser wird es für uns beide sein. Ich weiß von keinem Gold, weiß von keinem Raub. Und was steht hier, Madame? Hier auf diesem Blatte, dessen Adresse an Sie lautet? Nur an Sie. Allerschönste. Heißt es da nicht meinen Anteil? Anteil an was denn? Hm? An was denn, wenn nicht an einem gemeinschaftlich verübten Gaunerstreich? Ich frage nicht danach, was in diesem Brief steht. Mein Sohn hat leicht schreiben, dein aber ich... Sohn? Simeon, dein Sohn? Das wird dir immer besser. Das liebe Dorchen, welche Ehrenerklärung hat es von mir zu fordern? Dann, Frau Rispe, umso schlimmer für eure Familie, dass es dein Sohn ist, der dich verraten. Aber es ist einmal geschehen und deshalb frisch ans Geschäft. Nein, dann nicht doch, das nicht doch. Und wenn ihr das ganze Haus durchwühlt, ihr werdet nichts finden. Und mit dem Brief habe ich nichts zu schaffen. Sollten wir uns hinausbegeben müssen in den Schuppen? Vielleicht in den Schoß der Erde hineingraben? Das wäre nicht meine Angelegenheit. Nun gut. Hier gibt's nichts mehr zu durchsuchen. Halt, das Bett. Wie wär's, wenn wir das Nest aufrührten? Nein. Ob nicht der Drache auf seinen Schätzen zu brüten pflegt. Aufgestanden, mein Töpfchen. Vielleicht fördern wir hier etwas zutage. Das ist wohl euer Archiv. Eure Spitzbubenkorrespondenz. Das ist nichts. Nichts, was euch angeht. Das ist persönliche Korrespondenz. Meiner längst verstorbenen armen Eltern. Heiliger Vater, schütt all deine Gnade über uns aus. Du Teufelsweib. Heißen deine Eltern Muschkin? Alexander Muschkin? Und hatten sie zinstragende Staatspapiere? Ihr habt ihn umgebracht. Du und deine Bande. Ivan, armer, unschuldiger Ivan. Und morgen soll er, Gott sei gelobt, noch ist es nicht zu spät. Vorwärts, ich nehme dich mit. Nein. Die Wahrheit soll dir ausgepresst werden und müssten wir dich unter die Ölstampfe legen. Dich und deinen Simeon. Diese Papiere hat mir mein Sohn zur Verwahrung übersandt. Und was es damit auf sich hat, das weiß ich nicht. Diese Papiere, fast hätte ich sie vergessen. Ohne Sorge, so ist's nicht gemeint. Zauberei. Sie sind verschwunden. Hier werden allerlei Künste getrieben. Aber ich habe zu viele Taschenspieler gesehen, um nicht zu wissen, was doppelte Bögen sind. Herausge, Vater Stefan! Denn du wirst ja wohl sein, von dem Simeon schreibt. Ja. Ein schönes Versteck, Herr Stefan! Und da sind ja auch die Papiere. Raus mit der Sprache. Seid ihr Stefan? Geben Sie sich weiter keine Mühe mit ihm. Der kann nicht antworten. Der ist taubstumm und blödsinnig. Deshalb erwähnte ich ihn auch nicht als meinen Einwohner. Der bettelt sich so rum. Ich weiß nicht. Mir ist, als kennten wir uns schon. Ich müsste mich sehr irren, hätten wir uns nicht vergangenen Herbst gesehen. Und wen ich einmal sah, den vergesse ich nicht so leicht. Aber damals war der gute Freund weder blödsinnig noch taubstumm. Wir werden versuchen, ihm Verstand und Sprache und Gehör wiederzugeben. Ich will ihn in die Kur nehmen. Und den Anfang dieser Kur wollen wir gleich in Dünamünde auf der Wachstube versuchen, wohin ihr beide die besondere Gefälligkeit haben werdet, mich und meinen Schimmel zu begleiten. Da wird nichts draus, Herr Christoph Schloss. Eure Knutenknechte werden mich nicht in die Finger kriegen. Wie flink doch der Taubstumme mit der Zunge ist, nicht wahr, Frau Rispe? Aus dem Weg, du Teufelsbrach! Bleib stehen! Es hat keinen Zweck! Du sollst stehen bleiben, Stefan! Oder ich schieße dich nieder! Was ist denn hier los? Wer hat geschossen? Ich habe ihn niedergeschossen. Ich bin der Pristav Schloss. Der da gehört zu einem Mördertrio. Außerdem ist er nicht tot. So, lauf einer zum Vor. Sie sollen mir eine Wachmannschaft und einen Militärarzt schicken, der die Wunde des Ohnmächtigen untersuchen und verbinden soll. Es liegt mir sehr viel daran, diesen wichtigen Teilnehmer blutiger Taten am Leben zu erhalten. Die Sonde des Chirurgen brachte den Verwundeten zum Bewusstsein zurück. Er wollte mit der Faust nach jenem schlagen und musste gewaltsam festgehalten werden. In den Kleidungsstücken, die ihm des Verbandes wegen abgestreift wurden, fand sich eine große Masse Geldes vor. Sie waren mit sorgsam eingenähten Goldmünzen förmlich gefüttert. Die Wunde erklärte der Arzt für bedenklich. Doch, meinte er, eine Woche lang könne es dauern, bis der Tod erfolge. Vielleicht auch sei Heilung möglich. Erst jetzt sah sich der Pristav nach Frau Johanna Rispe um, die er über diesen Zwischenfall vergessen hatte. Sie wurde nicht gefunden, obgleich nach ihr ausgeschickte Patrouillen ringsumher alles durchstöberten. Ein Kind, welches Muscheln am Strande suchte, sagte aus, es habe eine Frau ins Wasser springen sehen und sie sei augenblicklich untergesunken. Es versteht sich von selbst, dass der Generalgouverneur auf empfangenen Bericht über die Vorgänge des Tages den Befehl erteilte, Iwans erste Auspeitschung zu verschieben. Stefan wurde schon nach wenigen Tagen von den Ärzten aufgegeben. Als einer der Chirurgen die Besorgnis aussprach, die Wunde könne brandig werden, wenn er sich weiter so gebärde, lachte er höhnisch auf. Sterben ist das Beste, was ich tun kann. Doch am 7. Tage ging eine Veränderung mit ihm vor. Er zeigte Reue, verlangte nach einem Priester, er war evangelisch, den er bis dahin nicht hören wollte, und erklärte sich, nachdem dieser ihn verlassen, plötzlich bereit, vollständige Bekenntnisse abzulegen. Nein. Nein. Simeon hat niemals an unseren Unternehmungen teilgenommen. Er hat nur die richtigen Gelegenheiten ausspioniert. Ja. Aber dabei war er nie. Wann, wo und warum habt ihr euch getrennt? In Petersburg. Warum? Wir bekamen Streit. Wegen der Teilung des Raubes. Er ging von Petersburg aus ins Ausland, wo er Herrn Singwald kennenlernte. Und wie habt ihr euch wieder zusammengefunden? Dass ich mit Simeons Mutter nach Riga gehen wollte, um dort am Hafen Geschäfte zu machen. Davon war schon vor unserer Trennung in Petersburg die Rede. Und somit war das Gauner-Trio wieder vereint. Hattet ihr es von Anfang an auf den Teehändler Muschkin abgesehen? Nein, nein. Zuerst auf den Oberältesten Singwald. Ein feines Mördertrio. Aber es drohten dabei allzu gefährliche Möglichkeiten. Weiter. Erleichtere dein Gewissen. Bald stehst du vor dem höchsten Richter. Barmherziger, steh mir bei. War es Simeon? Hat er den Teehändler Muschkin umgebracht? Nein, nein, nein. Seine Mutter und ich. Wir taten's gemeinsam. Aber Simeon war es gewesen, der alles vorbereitet hat. Ja. Er hat das Fenstergitter mit Schwefelsäure mürbe gemacht. Und das Fläschchen danach in Iwans Kasten gesteckt. Er hat auch die Abdrücke der Schlüssel von Haus und Stalltür besorgt. Dann habt ihr den armen Muschkin umgebracht? Die eiserne Kasse in Iwans Pferdedecke gewickelt und mit dem Schubkarren in den Wald gefahren. Aber Simeon hat mit dem Mord nichts. Gott sei deiner armen Seele gnädig. Simeon, der, gleich nachdem der Pristav dem Blockhäuschen zugeritten, in Haft genommen wurde, hatte sich so lange seiner Haut gut genug gewehrt und recht scharfsinnig die ihm drohenden Spitzen der Verhöre von sich abzuwenden gewusst. Vor Stefans letzten mit Todesröcheln unterbrochenen Geständnissen brach seine Kraft auch zusammen, und der schlaue Heuchler des Leugnens müde ergab sich. Sie holen mich. Obermutter Gott, steh dir bei. Ivan. Hey, schläfst du? Junge, wach doch auf. Ist es soweit? Holt ihr mich? Ich bin kein Mörder, Herr Pristav, ich habe Herrn Muschkin nicht... Du bist frei, Ivan. Die wahren Mörder sind Gottes gerechter Strafe nicht entgangen. Frei? Ich bin wirklich frei? Der Herr Generalgouverneur ist persönlich gekommen, deine Fesseln abzunehmen. Deine Leiden haben ein Ende, Ivan. Gottes Hand hat den ungerechten Verdacht von deinem Haupte genommen und die Verbrecher zur Rechenschaft gezogen. Du bist unschuldig. Du bist frei. Und weil du so viel gelitten hast, so komme ich selbst in den Kerker, um dir die Ketten abzunehmen. Gebt mir den Schlüssel. Verwünsche mich nicht, armer Teufel. Ich hab's dir sauer gemacht, ich weiß. Doch es geschah in guter Zuversicht, dass ich die richtige Bahn verfolgte. Als ich meinen Irrtum einsah, habe ich wenigstens keine Mühe gespart, deine Unschuld ans Licht zu stellen. Ich habe noch jemand mitgebracht, Ivan. Kommt herein, liebe Frau. Da, nimm deinen Sohn. Ivan! Mein Junge! Mutter! Mein armer Junge! Ich bin frei. Ich bin frei. Mit diesem Kuss, wie wenn heute das heilige Osterfest wäre, feiere ich deine Auferstehung aus diesem Grabe. Dein Vertrauen auf Gottes Gerechtigkeit täuschte dich nicht. Und wenn du etwa wieder durch Reval kämest, so sage meiner Mutter, dass ich einen schwer geprüften Sohn einer Mutter wiedergeben konnte. Gott mit euch. Im Singwaldschen Hause wurde für den verfolgten Sohn und seine treue Mutter ein großer Empfang bereitet. Jeder Anwesende beeiferte sich, ihnen Achtung zu beweisen. Einstimmig wurde eine Sammlung für sie beschlossen und ausgeführt. Ein Teller ging von Hand zu Hand und war im Nu mit so reichen Gaben der Wohltätigkeit bedeckt, wie nur Rigas großmütigen Bewohnern eigen ist. Das ist für deine Mutter, Ivan. Du darfst davon keine Kopeke anrühren. Mag sie, wenn sie will, sich damit freikaufen, mag sie in ihrer Heimat, mag sie hier in deiner Nähe ihre Tage beschließen. Not wird sie nicht leiden, solange einer von uns lebt. Was dich betrifft, mein Söhnchen, du gehörst mir. Schon habe ich nach Narva geschrieben, ich handle dich deinem Herrn ab. Wir werden bald einig werden. Du bist nicht mehr Leibeigener. Isaak nimmt dich in seinen Stall auf und erzieht dich zum tüchtigen Kutscher. Da, nehmt jeder ein Glas und Sie, meine Freunde, trinken Sie mit mir auf Ivans Wohl. Auf Ivans Wohl! Lieber Mann, möchten wir aber nicht dem Ivan eine Perücke machen lassen? Er sieht schrecklich aus. Eine Perücke? Mitnichten, meine Gute! Dieser kahlgeschorene Schädel, der ihn jetzt noch entstellt, ist sein Orden, sein Ehrenschmuck. Lass ihn damit gehen als lebendiges Warnungszeichen für menschliche Gerechtigkeitspflege. Und möchte diese Warnung, diese Erinnerung in den Herzen irdischer Richter fortleben, auch dann noch, wenn schon wieder Nachwuchs in jugendlicher frischer Lockenfülle das ehrliche Gesicht umgeben wird. Gott segne dich, 20-jähriger Karlkopf. Von Simeon Rispe wäre noch zu berichten, dass er seine 5 respektive 7 Namenstage im kühlen Klima zwischen Tobolsk